Dann fiel sie auf ihr Gesicht und blieb so liegen. Und ihr Haar, das so rot war wie ein trockener Machangelbusch in der Sonne, fiel vor sie hin. Wulf stieg ab und gab Thedel die Pferde zu halten. Er nahm das Mädchen auf und brachte es dahin, wo die Sonne das Heidmoos abgetrocknet hatte, zog seine Jacke aus, drehte sie zusammen und legte sie ihr unter den Hals. Dann bog er den breiten Machangelbusch nieder, schnitt ihn ab, steckte ihn so ein, dass er seinen Schatten auf das Gesicht der Jungfer warf. Einen Augenblick sah er sie genau an, indem er bei ihr kniete. Sie hatte schwarze Höfe unter den Augen, ihre Backen waren eingefallen, am Halse sah man alle Sehnen und Adern und ihre Lippen waren kreideweiß. Er schüttelte den Kopf und stand auf. Sie ist vor Hunger halb tot und halb vor Angst. Er machte das Sattelholster auf, holte die Flasche heraus, goss etwas Wein in seine Hand, kniete nieder und, nachdem er dem Mädchen ein bisschen davon auf die Lippen hatte laufen lassen, rieb er ihr mit dem Rest die Nase und die Schläfen. Sie schlug die Augen auf, machte wieder das Gesicht, als wie da, wo sie die Männer zuallererst sah, versuchte dann, sich aufzurichten, fiel aber wieder auf die Jacke zurück und sagte, »Mich hungert so, oh, wie mich hungert!« Harm hatte schon das Holster in der Hand. Er setzte sich neben sie, brach ein ganz kleines Stück Brot ab, denn er sah, wie ihr das Wasser aus dem Munde lief, als sie das Brot roch, gab es ihr und sagte, »Langsam! Je langsamer du es essen tust, desto mehr sollst du haben.« Aber sie konnte es nicht herunterkriegen, so viel sie auch schluckte und würgte, und da goss er aus der Flasche ein bisschen von dem spanischen Wein in seine Hand und gab ihr das ein, und als sie das herunter hatte, da seufzte sie tief auf, lächelte dumm und gibberte mit beiden Händen nach dem Brote hin. Der Bauer nahm sie in den Arm, als wenn sie ein kleines Kind war, und hielt das Brot so, dass sie jedes Mal nicht mehr als ein Stück wie ein Fingernagel groß abbeißen konnte. Und dazwischen gab er ebenso kleine Stücke Salzfleisch und ab und zu von dem Weine. Es wurde ihm ordentlich leicht um das Herz, als sie immer ruhiger aß und trank und nicht mehr so blau unter den Augen anzusehen war und die Hände stillhalten konnte. Dann legte er ihr auf den Holsterdeckel das Brot und das Fleisch hin, stellte die Flasche daneben und sagte, »So, nun bist du so weit, dass du allein fertig werden kannst und dich nicht krank essen tust.« Und dabei nahm er seinen Arm von ihren Schultern weg. Das Mädchen sah ihn so an, dass ihm die Binde um den Hals zu eng wurde, und da merkte er, was für ein Bild von Mensch sie trotz des ungemachten Haares und obschon sie im Gesicht schmutzig war und überall geschunden. Und dann merkte er auch, dass sie an sich heruntersah und heimlich ihr Hemd unter dem Halse zumachen wollte. Aber das war kurz und klein gerissen, und das Leibchen hing so um sie herum, dass er die drei halb roten, halb schwarzen Schrammen gewahr wurde, die ihr kreuz und quer über die Brust gingen. »Thedel«, rief er, »geh nach dem Anberge, wir müssen aufpassen.« Der Knecht tat, wie ihm geheißen. Wulf band sein Brusttuch ab, legte es dem Mädchen von hinten über die Schultern und zurück, so dass er es ihr im Kreuz zusammenbinden konnte. »Es ist doch noch immer frisch«, meinte er, »du könntest dir was wegholen.« Indem zog er auch schon die Schuhe aus, band sich die Kniebänder los, zog die Strümpfe ab und gab sie mit den Worten, »Reichlich weit sind sie ja wohl, aber wenn einer Mann eine Kuh hat, kann er keine Ziegenmilch verkaufen.« Und dabei lachte er. Aber er bekam einen Kopf wie ein Lebkuchen und ihm wurde, als wenn er auf einem Ameisenhaufen zu sitzen gekommen war, als sie ihn groß ansah, die Hände faltete, die Augen überlaufen ließ und mit einem Male seine Hand zu fassen kriegte, sich bückte und ihm die Hand küsste, dass sie nass von ihren Tränen wurde. Fast grob stieß er sie zurück und fragte, »Bist du auch satt? Wir haben noch genug, und die Katz soll uns den Magen schon nicht hinter die Stachelbeeren schleppen. Aber nun wollen wir zusehen, dass wir irgendwo Wasser zu finden kriegen, denn ein Spiegelglas pflege ich nicht bei mir zu haben, wogegen ich ein Stück Band habe, dass du dir das Haar ein bisschen machen kannst.« Er machte einen langen Hals. »Da unten sind Ellern, und wo die sind, ist eine Beke, und wo eine Beke ist, pflegt Wasser zu sein, denn so wollen wir los.« Er nahm sie auf den Arm und ging mit ihr nach dem Grund. »Wie leicht sie bloß ist«, dachte er, und dann wurde ihm sonderbar zu Sinne, denn ihr Atem ging ihr über den Mund und ihr Haar roch, dass ihm die Brust eng wurde. und zudem fühlte er, wie ihr Herz schnell gegen das seine schlug, und das wurde davon angesteckt. So war er heilsfroh, als er sie bei der Beke absetzen konnte, aber ehe er sie für sich ließ, brach er einen Elernzweig ab, nahm ihr am Fuße Maß und sagte lachend, »So, jetzt so muss ich mich an das Schustern begeben, und wenn du wieder in der Reihe bist, denn so kannst du dich ja melden.« Thedel wusste nicht, was er sagen sollte, als der Bauer ihn anwies, »Zieh die Stiefel aus!« Aber er machte ganz krumme Augen, als Wulf das Messer nahm und die Krempen, Thedels größter Stolz, abschnitt. Und erst als er sie aufschnitt und Löcher hineinstach und eine Strippe durchzog, wusste er, was das zu bedeuten hatte, und da sagte er, »Erst wollte ich meist falsch werden, denn ich dachte, du wolltest mir einen Schabernack vor die Tür stellen.« Das Mädchen hätte beinahe gelacht, als Wulf ihr die Strippenschuhe gab, aber sie nahm sie gern, denn sie ging in den Strümpfen auf der Heide wie die Katze über den heißen Dele. »Alles in Ordnung?« fragte der Bauer sie, und als sie nickte, nahm er sie um, hob sie auf den Schecken und setzte sich hinter sie. »Thedel, reite vorweg, denn ich kann so meine Augen nicht recht brauchen.« Der Himmel hatte sich noch mehr aufgehellt, die Dullerchen sangen aus ihm heraus, die Moormännchen stiegen auf, zwitscherten und ließen sich nieder, der Post war am Aufbrechen und hier und da steckten sich ein Weidebusch gelb an. Harm ließ den Schecken Schritt gehen, denn, sagte er, da wir doch einmal Aufenthalt gehabt haben, soll es uns auf die Zeit nun auch nicht mehr ankommen. Ihm war leicht um das Herz, er dachte es wahr, weil er ein armseliges Menschenkind geborgen hatte. Aber wenn er ihr Haar roch und ihr Herz schlagen hörte und ihre Backen ansah, so mager, so blass und doch so schön, und das kleine, feine Ohr, das die roten Locken ab und zu freiließen, und den dünnen, weißen Hals, der aus dem roten Tuche herauskam, und ihre Hand, die auf seinem Schenkel lag, und wenn er fühlte, wie ihr linker Arm um seinen Leib war, da wusste er nicht, ist das nun schön oder ist das scheußlich? Aber im Allgemeinen gefiel es ihm so, wie es war, doch ganz gut. »Siehst du die beiden Hainottern?« fragte er sie und zeigte mit dem Kopf an ihrem Gesichte vorbei dahin, wo zwei Waldstörche über ihren Wohl in die Runde flogen, dass es nur so blitzte und blinkerte. Das Mädchen nickte. »Da wollen wir hin. Da sollst du dich erst mal nach Lusten ausschlafen, und hinterher wollen wir dafür sorgen, dass du sonst in die Reihe kommst. Und damit du es weißt, ich heiße Harm und war auf dem Wulfshofe zu Ödringen Bauer, bis eines Tages der Teufel seine Knechte auf uns losließ. Und nun leben wir denn jetzt, wie der Wolf auf der Heide und der Adler über dem Bruche, bloß dass wir keine Hasen fangen tun, denn so sind wir nicht, nämlich wir jagen man bloß auf Füchse und allerhand anderes Beisterzeug. Und das da ist der Nihus-Thedel. Dem geht es just so, man, er hat mit der Zeit irgendwo sein Herz bei einem Mädchen in der Schürze vergessen, und so hat er es ganz gut, denn wer was will, der hat schon was. Er hörte auf, denn er wunderte sich, wie er dazu kam, diesem Mädchen, das er gar nicht kannte und von dem er nichts wusste, woher sie war und was mit ihr los war, seine halben Trümpfe zu weisen. Aber dann merkte er, dass seine Zunge von selber Galopp ritt. »Wie heißt du denn?« fragte er. Und als sie sagte, »Johanna«, meinte er, »und was willst du jetzt anfangen?« Sie drehte ihm das Gesicht zu und sah ihn an. »Behalte mich bei dir. Ich kann allerlei und ich will gern alle Arbeit tun, die es gibt. Was soll ich bloß anfangen, wenn ich nicht bei dir bleiben darf? Bitte, bitte, behalte mich bei dir. Deine Frau braucht vielleicht eine Magd.« »Hör zu«, sagte er, und seine Stimme hörte sich mit einem Male an, als wenn Asche darauf war. »Ich habe keine Frau. Ich bin ein Mann, der wie der Mausaar da in der Luft ist. Aber ich sehe es dir an, dass kein Falsch in dir ist, und wenn es dir bei uns gefallen tut, denn so sollst du gern bei uns bleiben. Also Sorgen brauchst du dich nicht. Die nächste Zeit kommen wir freilich nicht nach Hause, weil ich ein Geschäft hier herum habe. Und das ist derart, dass es besser ist, du gehst vorläufig als Mannsbild durch, auf einem Pferderücken kannst du dich halten, das sehe ich, weiter brauchst du nichts.« »Ich will alles tun, was du willst«, antwortete sie, und er musste wegsehen, denn er hielt die Augen, die sie ihm machte, nicht aus. »Und nun, damit du weißt, wer ich bin«, sagte sie, »mein Vater war Prediger im Bayerischen. Wir lebten in Frieden, bis der Krieg kam, dann ging das halbe Dorf in Flammen auf und die meisten Leute kamen um. Da suchte Vater sich eine andere Stelle und so kamen wir bis in diese Gegend, wo die Leute sehr gut zu uns waren, besser als anderswo. Vater wollte nach Hannover, denn er dachte, dass er vielleicht da wohl ein kleines Amt bekommen könnte, denn er hatte Briefe an Ratsherren und andere Herren von Ansehen mit. Da holten uns die Tilly ein, denn ein Tatarnmädchen, dem ich ein böses Geschwür aufgemacht hatte, sagte ihnen, welcher Art Leute wir waren, und da waren sie wie die leibhaftigen Teufel. Ich will dir das ein anderes Mal erzählen, ich darf jetzt nicht daran denken. Ich habe zusehen müssen, wie sie meinen Vater so schlugen, bis ihm das Blut aus dem Munde kam, und als meine Mutter ihnen fluchte, haben sie sie vor meinen leiblichen Augen in den Brunnentrog ersäuft. Ich weiß heute noch nicht, wie ich fortgekommen bin. Ich weiß nur, dass sie alle betrunken waren, und dann bin ich immerzu gelaufen und erst wieder zu mir gekommen, als ich im Busche hinfiel. Und dann bin ich wieder gelaufen, was ich konnte, und bin wieder hingefallen und habe da gelegen, bis ich wieder bei mir war und habe das Gras gegessen und Wurzeln und bin allem aus dem Wege gegangen, was Menschenangesicht hatte. Und dann hast du mich aufgefunden. Sie warf ihm den anderen Arm um den Hals und legte ihren Kopf auf seine Brust. »Du willst mich behalten, sagst du? Das ist gut, du bist so gut.« Sie weinte, dass die Tränen ihm durch die Hose schlugen, und er ließ sie weinen, was sie wollte, denn er merkte, dass es ihr es gut tat. Erst als sie dicht vor Jeversen waren, sagte er, »So, jetzt müssen wir absteigen. Tedel, sieh zu, wie die Immen fliegen und ob wir unter oder über dem Winde sind. Wir bleiben derweil im Busche. Und sieh zu, dass du Mannszeug bekommst und alles, was dazu gehört, das der Jung verpasst, aber rede nicht weiter darüber, was bloß die Heide wissen braucht.